Die koreanischen Sportler, die an dem internationalen Marathon-Turnier 2016 in Macau von China teilnahmen, kehrten am 7. Dezember mit einem Zug zurück. Die Marathonläuferin Kim Ji-hyang belegte den ersten Platz im Wettkampf der Frauen und errang einen Siegespokal und eine Goldmedaille.